Nächste Frage, die auch zentral ist für den heutigen Zustand der Kirche. Kann die katholische Kirche zerstört werden oder untergehen? Ja, behaupten viele. Jetzt kommt eine neue Kirche, die Kirche des Geistes. Hat mir kurzer Zeit jemand in Ungarn erklärt, Novus Ordo Priester. Die Kirche Jesu Christi ist vorbei und jetzt durch die Mutter Gottes und so der Wirkung kommt eine neue Art von Kirche. Kirche des Heiligen Geistes hat es vor 1000 Jahren auch schon gegeben. Diesen Millenarismus des Joachim von Fiore und so weiter. Irgendwann, damals schon um die Jahrtausendwende, die Leute alle gesponnen. Und jetzt ist halt wieder so ein bisschen anderen Vorzeichen. Der Katechismus jedenfalls und die katholische Lehre antwortet, nein, die katholische Kirche kann verfolgt werden, aber sie kann nicht zerstört werden und nicht untergehen. Sie wird dauern bis ans Ende der Welt, weil Jesus Christus, wie er verheißen hat, bei ihr sein wird, bis ans Ende der Welt. Seht, ich bin bei euch, mit euch, vobis cum sum, vom Lateinischen, ich bin bei euch, mit euch, bis ans Ende der Welt. Das Versprechen Christi muss wahr sein, es kann ja nicht erstunken und erlogen sein oder Christus sich geirrt haben in dieser einen Sache. Sich auch in allem anderen nicht geirrt, auch nicht, wo seine eigene leibliche Auferstehung vorhergesagt hat. Das Evangelium ist vom nächsten Sonntag. Quinquagesima.